Chlor, wie aus einem Gift ein Medikament wurde. Ein Artikel von der Seite nirakara.de. Seit den 40er Jahren unseres Jahrhunderts gilt Chlor als das Allheilmittel zur Kariesprophylaxe. Dabei wird leicht übersehen, dass Chlor ein gefährliches Gift ist, dessen Toxizität oberhalb der von Blei liegt und mit dem im Chemielabor nur unter ausgedehnten Sicherheitsvorkehrungen umgegangen werden darf. Der gleiche Stoff, der unsere Zahnpasta beigefügt wird, Natriumchlorid, ist zugleich auch ein sehr wirksames Insektizid bzw. Rattengift. Es muss betont werden, dass der medizinische Nachweis für die Wirksamkeit von Chlor als Kariesprophylaxe bis heute nicht einwandfrei erbracht werden konnte. Zum Beispiel haben Doppelblindstudien bislang niemals einen statistisch signifikanten Vorteil von Chlorangaben erbringen können. Mehrere Feldstudien in den USA, in Kanada, in Neuseeland haben ergeben, dass in Gegenden ohne Fluoridierung des Trinkwassers sogar weniger Karies auftrat. Sicher ist Chlor als Spurenelement auch im menschlichen Körper enthalten, ca. 2-3 Gramm. Doch das vom Körper benötigte Chlor ist in normaler Nahrung ausreichend enthalten, sodass praktisch nie ein Ergänzungsbedarf besteht. Keinesfalls berechtigt jedenfalls die wissenschaftlichen Beweislage zu einer Zwangsmedikation mit Chlor, wie es durch die Trinkwasserfluoridierung in weiten Teilen der USA, Kanadas und Großbritanniens der Fall ist. Dort sind CFIDS-Erkrankungen auch weltweit am häufigsten. In Deutschland sind Fluorzusätze zum Trinkwasser wie in den meisten anderen europäischen Staaten auch zum Glück verboten. Doch schleicht sich auch in unser Leben eine Zwangsfluoridierung der Bevölkerung ein, durch Beigabe zu Zahnpasta und zu Lebensmitteln, speziell zu Kochsalz. Chlorfreie Zahnpasta ist heutzutage nur noch schwer zu erhalten, aber immerhin wird diese ja auch beim Putzen der Zähne nicht oder nur in geringem Maße vom Körper aufgenommen. Bei Kochsalz sollte man darauf achten, dass Chlor nicht eine wichtige Nahrungsergänzung ist, sondern ein gefährliches Gift und damit nicht in den freien Lebensmittelhandel gehört. Man sollte also keinesfalls fluoridiertes Salz kaufen. Allerdings appellieren die deutschen Gesundheitsämter seit langem an Lebensmittelhersteller, speziell Bäcker, zwecks Hebung der Volksgesundheit, ihre Produkte möglichst unter Verwendung von fluoridiertem Salz herzustellen. Hier ist die Selbstbestimmung der Bürger komplett ausgehebelt, zumal auf Verpackung keine Kennzeichnungspflicht besteht. Neben der vollständigen Ausschaltung des freien Willens des mündigen Bürgers, ein in der Medizingeschichte wohl einmaliger Vorgang, ist auch die Medikation selbst problematisch, da auf diese Weise eine kontrollierte Dosierung praktisch unmöglich ist. Untersuchungen in den USA haben ergeben, dass die meisten Menschen täglich Chlormengen oberhalb der Toxizitätsgrenze zu sich nehmen. Die Folgen sind verheerend. Chlor ist stark krebserzeugend, es löst Osteoporose aus und verstärkt diese zumindest und ist damit für einen Anstieg der Knochenbrüche verantwortlich. Noch alarmierender ist jedoch die Wirkung auf die menschliche Psyche. Chlor schaltet langsam, aber sukzessive den freien Willen des Menschen aus. Dies ist keineswegs Ausgeburt einer Verschwörungstheorie, sondern einwandfrei beweisbar durch die Tatsache, dass weltweit etwa 60 Psychopharmaka Chlor als wichtigsten Bestandteil enthalten. Der von der Firma Roche vertriebene Tranquilizer Rohypnol enthält als Wirkstoff eine Abwandlung des bekannten Beruhigungsmittels Diazepam, Flunitrazepam. Durch die Fluorisierung des Wirkstoffs wird die Wirkung laut Auskunft des Herstellers verzehnfacht. Neben der beruhigenden, aktiv hemmenden Wirkung kommt es noch zu Nebenwirkungen wie erniedrigten Blutdruck, Gedächtnisstörung, Benommenheit, Sehstörung, Verwirrung, gastrointestinalen Störung und Oliguri. Also alles klassisches CFIDS-Symptom. Wesentlich beunruhigender ist es, dass Chlor auch ein wichtiger Bestandteil von Neuroleptika ist, die in der Psychiatrie zur Behandlung von Psychosen eingesetzt werden, mit teilweise katastrophalen Nebenwirkungen. Ein Beispiel ist Stelazine, das in den USA von der Firma Smith Klein Beecham hergestellt und vertrieben wird. Sein Wirkstoff ist Trifluoperazin HCI und es wird hauptsächlich bei Patienten mit Psychosen und starken Angststörungen eingesetzt, wo es wiederum stark bewusstseinsdämpfend wirkt. Die Nebenwirkungen sind verschiedene Formen von Dyskinese bis hin zu Parkinson-Symptomen, dauerhaft verändernde Bewusstseinszustände, Muskelstarre, Herzrhythmus- und Pulsstörung, Tachykardie etc. Also wiederum typische CFIDS-Symptome. Warum verfügen Regierungen in aller Welt der Bevölkerung zwangsweise eine Substanz zu verabreichen, die nachweisbar Krebs erzeugt, Knochenbrüche fordert und das Bewusstsein und die menschliche Willenskraft schwächt? In Diktaturen könnte man in einen Versuch einer kollektiven Manipulation denken. Und solche Versuche soll es in der Sowjetunion in den Nazi-Deutschland auch gegeben haben. Fluor ist in großen Mengen ein Abfallprodukt bei der Aluminiumherstellung und als gefährliches Gift müsste es durch teure Sonderbehandlung umweltgerecht entsorgt werden. Durch den ständigen Bedarf der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie an Fluor wird die Großindustrie dieses gefährliche Zeug auf elegante Weise los und verdient sogar noch daran. Im hinteren Abschnitt der linken Hirnhälfte gibt es einen kleinen Teil von Gehirngewebe, das für die Kraft eines Individuums einer Dominierung zu widerstehen verantwortlich ist. Wiederholte Dosen von verschwindend kleinen Mengen Fluorid werden nach einer gewissen Zeit allmählich die Kraft des Einzelnen einer Dominierung zu widerstehen verringern, und zwar durch die langsame Vergiftung und Narkotisierung dieser Bereiche des Gehirngewebes und ihn unterwürfig machen gegenüber dem Willen derer, die ihn beherrschen wollen. Mir wurde dieser gesamte Plan von einem deutschen Chemiker mitgeteilt, der ein Mitarbeiter der großen chemischen Industriegesellschaft Farben, IG Farben, und damals in der Nazi-Bewegung auch von Bedeutung war. Ich sage dies mit all der Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit des Wissenschaftlers, der fast 20 Jahre lang mit der Erforschung auf den Gebieten Chemie, Biochemie, Psychologie und Pathologie vom Fluoriden zugebracht hat. Jeder, der künstlich fluoridiertes Wasser für ein Jahr und länger zu sich nimmt, wird niemals mehr der gleiche sein, nicht geistig, nicht körperlich. Fluor. Fluor ist etwa zweimal so giftig wie Arsen. Schon seit 1854 ist bekannt, dass Fluor die Schilddrüse schädigen kann und zur Kopfbildung führt. 1926 gelangte Goldenberg durch die Untersuchung sogenannter Jodmangelgebiete zu dem Schluss, der endemische Kropf entstünde nicht durch Jodmangel, sondern durch die Belastung von Wasser, Nahrung und Fluor mit Luft. Seit 1918 wird Fluor übrigens auch mit Zahnverfall in Verbindung gebracht. Studien in Städten in den USA, Finnland, Holland, Deutschland, Kanada und in der Schweiz belegten, dass nachdem die Fluorprophylaxe, Wasser und Tabletten, eingestellt wurde, auch die Kariesschäden zurückgingen. Neben der Schilddrüse werden Herz, Knochen, Zähne und ungeborene Kinder geschädigt, und zwar schon bei Aufnahme von Mengen weit unterhalb der toxischen Grenze. Fluor wurde zuerst als Rattengift und Insektenvertilgungsmittel eingesetzt und dann später nach Erfindung des Fluormangels und Definition von Fluor durch von den Pharmaindustrie gesponserten Ärzten als notwendigen Nährstoff als Fluorid für den gewinnbringenden Absatz der in der Aluminium-, Stahl- und Düngemittelindustrie in riesigen Mengen entstehenden Fluorabfälle zu sorgen. Die meisten Menschen verwenden wie selbstverständlich fluoridierte Zahncremes. Das Fluor härtet den Zahnschmelz und kann damit Karies vorbeugen. Jedoch werden nicht nur die Zähne, sondern auch Knochen- und Gewebestrukturen gehärtet. Dies führt vor allem bei älteren Menschen zu brüchigen Knochen mit der Folge, dass sich auch leichte Stürze mitunter fatal auswirken. Ältere Menschen sollten also keine fluoridierten Zahncremes verwenden. Sind Sie schon einmal darauf hingewiesen worden? Fluorid fördert die Einlagerung von Mineralstoffen in die Knochen- und Zahnmatrix. Die Zahnkaries ist allerdings keine Fluoridmangelerkrankung, sondern meist Folge schlechter Mundhygiene und einer für die Zähne schädlichen Ernährung. Trinkwasserfluoridierung. Schädliche Lebensgewohnheiten, die zu Karies führen, würden durch eine Trinkwasserfluoridierung nicht beseitigt, sondern eher begünstigt. Die angebliche optimale Fluoridkonzentration von 1 Milligramm pro Liter kommt der Dosis sehr nah, bei der auf Dauer schädliche Wirkungen bei Menschen nicht auszuschließen sind. Der Grenzwert für Fluorid in der Trinkwasser-VO beträgt 1,5 Milligramm pro Liter. Weniger als 1% des im Trinkwasser enthaltenen Fluorids wären prophylaktisch wirksam. Mehr als 99% würden unmittelbar mit dem Abwasser in die Umwelt entlassen. Eine solche zusätzliche Emission von Fluoriden in die Gewässer ist aus ökologischen Gründen abzulehnen. Toxikologie von Fluor. Elementares Fluor ist für den Menschen ein starkes Gift, das ausschließlich schädliche Wirkung hat. Auch die therapeutische Breite von Fluoriden ist gering. Die letale Dosis für Erwachsene liegt bei 32 bis 64 Milligramm Fluorid pro Kilogramm. Bei Kindern wird die toxische Dosis auf 5 Milligramm Fluorid pro Kilogramm geschätzt. Klinische Zeichen einer akuten Intoxikation sind unter anderem Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwäche, Muskelkrämpfe, Herzinsuffizienz und Koma. Fluorid ist ein kumulatives Toxin. Bei Erwachsenen kann es bei einer langdauernden übermäßigen Fluoridzufuhr von mehr als 8 Milligramm pro Tag zu einer chronischen Fluorvergiftung, Fluorose, kommen. Bei Kindern besteht die Gefahr der Fluorose bereits ab 2 Milligramm Fluor pro Tag. Durch eine übermäßige Fluorzufuhr kann es zu einer Dentalfluorose, eine Zahnschmelzveränderung in Form von kreideweißen, gelblichen oder braunen Flecken und zu einer Sklerosierung, Verhärtung der Knochen, sowie Verkalkung von Muskeln und Sehnenansätzen kommen, die zu einer Einschränkung der Beweglichkeit führt. Bei Nierenerkrankungen ist aufgrund der eingeschränkten Nierenfunktion die Entwicklung einer Fluorose beschleunigt. Während in Deutschland die Dentalfluorose als erstes Zeichen einer Intoxidation kritisch betrachtet wird, gilt sie in den USA, wo die TWF gängige Praxis ist, als kosmetisches Problem, das bis zu 13% der Bevölkerung bei Kindern auftritt.